Charlie wollte gerade mit seinen scharfen Mäusezähnen in Pinocchios Hals beißen, als die Grille dem Mäuserich einen großen Hammer auf die Zehe schlug. Damit war der üble Plan glücklicherweise gescheitert. Aber Pinocchio war noch immer sehr krank. Es dauerte einige Tage, bis er endlich wieder richtig zu sich kam. Pinocchio? Ach, du bist's, Grille. Ich bin so müde. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Zum Glück hast du überlebt. Du hast uns ganz schön auf Trab gehalten. Erzähl mal, was passiert ist. Nachdem dich Charlie in den Fluss gestoßen hatte, wurdest du sehr krank und Geppetto musste dich pflegen. Trotz Eiseskälte und Schneesturm ging Geppetto nachts auf Holzsuche, um es dir behaglich warm zu machen. Geppetto ist so glücklich, dass du wieder gesund bist. Du warst wirklich übel dran. Pinocchio musste noch einige Tage das Bett hüten, bis er dann eines schönen Morgens endlich wieder aufstehen konnte. Als er noch völlig verschlafen das Fenster öffnete, kam sein Freund, der kleine Vogel Tommy, gerade angeflattert. Pinocchio, wach endlich auf, ich muss dir was sagen. Du wirst staunen, was passiert ist. Tilly und ich wollten Guten Morgen, Pinocchio. Was gibt's denn Aufregendes so früh am Morgen? Na, mein Freund Tommy, der Vogel ist ans Fenster gekommen und wollte mir etwas sehr Wichtiges erzählen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Unser Nachwuchs ist da. Juhu! Was? Junge Vögel, das müssen wir uns ansehen. Komm. Auf den Weg dorthin werde ich mir Namen überlegen. Was wäre denn ein guter Name für so ein kleines Vögelchen? Pinocchio. Tommy und Tilly haben im Moment alle Schnäbel voll zu tun, um ihre Familie zu versorgen. Darüber werden sie sich schon selbst Gedanken machen. Aber ich freue mich sehr, dass du so fürsorglich für die anderen mitdenkst. Wiedersehen! Ich muss wieder nach Hause! Wiedersehen, Tommy! Herzlichen Glückwunsch! Bis bald! Du hast vergessen zu fragen, wo sein Nest ist. Warte, Tommy! Bitte komm zurück! Ich weiß nicht, wo dein... Keine Sorge, die siehst du noch früh genug. Außerdem werden die nicht über Nacht zu ausgewachsenen Vögeln. Das ist genauso wie bei kleinen Jungs. Ja, aber später, wenn ich mal groß bin, werde ich ein richtiger Junge. Stimmt's, Papa? Ich wünsche es dir von Herzen. Es würde mir auch viel Freude machen. Aber wir müssen Geduld haben und warten. Ja. Sieh mal, Papa, ich kann meinen Schlafanzug selber zusammenlegen. Das geht ja schon prima, aber nun beeil dich, Lieber. Jetzt, wo du wieder gesund bist, solltest du zusehen, dass du nicht so spät zur Schule kommst. Ach, ich bin ja so dankbar, dass es dir wieder ganz gut geht. Komm jetzt, du musst noch dein Gesicht waschen und die Zähne putzen. So froh, wie Geppetto darüber war, dass sich Pinocchio nun wieder erholt hatte, so sehr ärgerte sich Charlie darüber. Es ist doch nicht zu glauben, wie er dieses Holzgestell behandelt. Dieser Mistkerl bekommt mehr Zuwendung von Geppetto, als er je verdient hat. Und hinsetzen. Das ist unglaublich. Du funkelst wie ein kleiner Prinz. Danke, Papa, ich fühle mich schon viel besser. Danke, Papa, ich fühle mich schon viel besser. Mann, ist das ein Schmalzbubi. Er muss ja schließlich ständig auf sein Gleichgewicht achten. Selbstverständlich bin ich der tollste Hecht weit und breit. Sonst noch irgendwelche Fragen? Zur gleichen Zeit waren Jack und Willi, Wiesel und Fuchs mal wieder auf der Flucht. Sie hatten versucht, Hühner zu stehlen, waren aber vom Bauern erwischt worden. Nur mit knapper Mühe und Not konnten sie ihrer gerechten Strafe entkommen. Mann, oh Mann, das war knapp, Jack! Und du willst ein Profi im Hühnerfangen sein, dass ich nicht lache? Da darf man doch nicht niesen! Ich kann nichts dafür, Jack, die Hühnerfeder ist genau auf meine Nase gelandet! Ach, immer hast du eine Entschuldigung. Ich weiß wirklich nicht, warum ich meine Zeit mit einem dummen, dämlichen Wiesel totschlage. Hey, mal langsam, gleich bekommst du meine starke Rechte zu spüren. Oh, meine Nase tut vom Niesen weh. Du bringst nicht mal eine aufgeblasene Papiertüte zum Platzen. Vergessen wir's. Lass uns lieber überlegen, wie wir was zum Beißen bekommen. Ja, bis später. Das riecht köstlich. So wie das riecht, muss es auch gut schmecken. Das muss sein Pausenbrot sein. Richtig, Jack. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir es ihm abluchsen können. Nee, keine Sorge, Partner. Dem alten Jack ist noch jedes Mal was Passendes eingefallen. Was steht an, meine Herren? Hä? Meine Herren? Hör mal, Kumpel, seit wann drückst du dich denn so vornehm aus? Mit uns kannst du ruhig normal reden. Was hast du auf dem Herzen? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Schon passiert. Wir wollen uns Pinocchios Pausenbrot holen. Halt ihn auf! Tut mir leid, Pinocchio traut mir nicht mehr. Schöne Hilfe. Halt, mir traut er auch nicht mehr. Ha, überlass das mir. Hey, du da? Mensch, bin ich erschrocken, wie du plötzlich aufgetaucht bist. Alles in Ordnung, nichts passiert. Hey, warte mal, nicht so schnell. Darf ich dich was fragen? Ich möchte dich natürlich nicht belästigen, aber es ist irgendwie wichtig. Tut mir leid, ich habe leider keine Zeit, mit dir zu reden. Ich muss dringend in die Schule. Klar, das verstehe ich doch. Ich will dich auch gar nicht lange aufhalten. Ich möchte dich nur um etwas Essen für hungernde Waisenkinder bitten. Sonst nichts. Hungernde Waisenkinder? Ja, sie haben schon seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen. Hab Erbarmen. Willi, davon glaube ich dir kein einziges Wort. Was soll das heißen? Du glaubst wohl, ich tisch dir eine Lüge auf. Für wen hältst du mich eigentlich? Oh, schau mir in die Augen, Kleiner. Hey, Pinocchio, diesen Kerl kannst du abschreiben. Ich mach dir ein Angebot, das du jederzeit ablehnen kannst. Und wie sieht das aus? Oh, du kannst damit eine Menge Geld verdienen. Ich möchte dein Pausenbrot kaufen. Wie viel verlangst du? Na los, Pinocchio, das ist die Riesenchance deines Lebens. Er zahlt dir ein hübsches Sümmchen für dein Pausenbrot. Was kann ich denn verlangen? Ich will dich bestimmt nicht übers Ohr hauen. Du bekommst diesen Beutel voll Gold für ein kleines Pausenbrot. Was, so viel willst du mir geben? Au, mein Ohr, au! Wieder einmal war nur für Pinocchio sichtbar die Grille aufgetaucht und zog Pinocchio kräftig am Ohr. Was machst du denn jetzt schon wieder? Au, hör auf! Geppetto hat ausdrücklich gesagt, du sollst schnellstens in die Schule gehen. Hey, entschuldige mal, es geht mich ja eigentlich nichts an. Aber mit wem redest du die ganze Zeit? Mit der Grille. Mit der Grille? Ich meine, ich rede mit mir selbst. Pass bloß auf, beinahe hättest du mich aufs Spiel gesetzt. Außerdem musst du besser überlegen, was du machst. Diese beiden Burschen wollen dich nur aufs Kreuz legen. In dem Sack sind nur Kronkorken, die sie am Straßenrand gefunden haben. Verstanden? Mach dich auf den Weg, Pinocchio. Je länger du mit denen redest, desto größer wird dein Unglück. Doch in diesem Moment rutschte Pinocchio das Paket mit den Broten aus der Hand und fiel hinunter. Sofort ergriffen es Jack, Willy und Charlie und machten sich damit aus dem Staub. Ein Wunder! Hey, bleib sofort stehen! Wohin wollt ihr mit meinem Brot? Ihr werdet euch schon noch kriegen! Das wird euch noch leid tun! Wartet nur ab! Ich lieg euch! Ja. Kannst du nun endlich in die Schule gehen? Nein, noch nicht. Erst müssen mir diese Diebe mein Pausenbrot zurückgeben. Ja. Wart auf mich! Also nahm Pinocchio die Verfolgung auf. Aber es dauerte gar nicht lange, da stolperte er und rutschte einen Abhang hinunter. Nun musste er natürlich aufgeben. Dabei hatten sich die drei Diebe in unmittelbarer Nähe in einer Höhle versteckt und konnten jedes Wort, das Pinocchio nun vor sich hin sprach, verstehen. Atschi! Auf was habe ich mich da nur wieder eingelassen? Puh, ich bin ziemlich weit runtergefallen. Ich muss top in Form sein, dass ich das überlebt habe. Papa hat mich gut zusammengebaut. Oh, aber Papa kann gar nicht wissen, wo ich abgeblieben bin. Er macht sich bestimmt Sorgen. Das ist ein weiter Weg bis nach Hause. Ich weiß was. Ich werde ein Lied singen, das hilft. La la, La, la, la, la. Sieh mal, Pinocchio, du hast den ganzen Tag vertrödelt. Gleich wird es dunkel werden. Der macht mich noch verrückt. Es wird Nacht. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich darf keine Angst haben. Ist ganz schön unheimlich hier. Bitte. Ich hätte auf die Grille hören und zur Schule gehen sollen. Hört ihr das? Er hat Angst. Vielleicht sieht er schon Gespenster. Wäre ja möglich. Oder er denkt im Moment daran, wie du aussiehst. Hey Leute, was ist denn uns bei Geppetto verpfeift? Mach dir keine Sorgen, Mäusedreck. Ich habe einen Plan, der ihn zum Schweigen bringen wird. Wenn du ihn zur abgelegenen Hütte lockst, erledigen wir den Rest. Wieder hatten Charlie, Willy und Jack einen finsteren Plan ausgeheckt. Und nur wenig später, als Pinocchio noch immer versuchte, den Weg nach Hause zu finden, stand Charlie auf einmal direkt vor ihm. Du meine Güte! Was ist denn los, Pinocchio? Was hat dich so erschreckt? Ich bin's doch nur. Weiß ich doch, aber ich hatte heute einen wirklich anstrengenden Tag. Weißt du was? Du kannst von Glück sagen, dass du mich hier triffst. Du brauchst jetzt dringend jemanden, der dir aus der Patsche hilft. Oh nein, ausgerechnet du willst mir aus der Patsche helfen, wo du mich in den Fluss gestoßen hast? Außerdem warst du dabei, als Jack und Willi mir mein Pausenbrot gestohlen haben. Niemals! Das hast du missverstanden. Ich wollte den Kerlen dein Brot wieder wegnehmen. Ich wollte dir helfen, kapiert? Entschuldige, Charlie, das wollte ich nicht. Wahrscheinlich haben mich die beiden anderen in den Fluss gestoßen. Pinocchio, deine Kleider sind doch patschnass. Du musst dir was Trockenes anziehen. Du hast recht, sonst bekomme ich wieder eine Erkältung. Ich kenne da eine alte, verlassene Hütte nicht weit von hier. Dort können wir ein großes Feuer machen. Komm, lass uns keine Zeit verlieren. Na gut, ich bring nur meine Hose auf. Kurz darauf führte Charlie Pinocchio zu der alten, verlassenen Hütte. Als sie dort ankamen, entfachten sie ein kleines Feuer, sodass Pinocchio sich erst mal ein bisschen aufwärmen konnte. Danke, Charlie, das war eine gute Idee. Jetzt geht's mir schon viel besser. Horch mal, klingt so, als wären hier irgendwo Vögel. Ja, ich glaube, sie sind direkt unterm Dach. Warum gehst du nicht mal hoch und siehst nach dem Rechten? Nein, da kenne ich mich nicht aus. Vielleicht sind die Jungen ganz allein. Ich möchte nicht, dass sie vor lauter Angst aus dem Nest fallen. Jetzt mach mal halblang, Pinocchio. Kleine Vögel lieben Jungs, wo du so behutsam bist. Vielleicht hast du recht. Ich muss nur ganz behutsam raufsteigen und keinen Lärm machen. Dann werden sie sich nicht erschrecken. Aber sicher, so musst du es machen. Steig nur bis oben rauf. Oh, ist das finster hier oben. Obwohl die kleinen Vögel wie die Katzen in der Dunkelheit sehen können. Ah, das sind ja meine Freunde Tommy und Tilly. Oh, Pinocchio. Habt ihr süße Kinder. Sobald ihr fliegen gelernt habt, müsst ihr unbedingt meinen Papa besuchen kommen. Pinocchio ahnte nicht, dass Charlie, Jack und Willy inzwischen die Leiter weggenommen und die ganze Hütte in Brand gesteckt hatten. Dabei stiegen direkt hinter ihm schon dicke Rauchschwaden auf und die kleinen Vögel begannen aufgeregt zu piepsen. Was ist denn los? Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr mir vorzwitschert. Oh, die Hütte brennt! Rette sich, wer kann! Jemand hat die Leiter weg! Oh nein! Ja. Pinocchio! Du musst uns helfen! Du musst die Kinder retten! Sie können noch nicht fliegen! Hilfe, Hilfe! Bitte hilf uns! Pinocchio, hilf uns! Sonst müssen die Kinder sterben! Bitte hilf uns, Pinocchio! Ja, so geht's. Keine Angst, ich hol euch hier raus. Oh. Wir haben's geschafft, wir sind in Sicherheit. Ich glaube, Papa muss mir jetzt einen neuen Fuß schnitzen. Tja, zwar hatte es ihn einen Fuß gekostet, aber er hatte es geschafft, sich und die kleinen Vögel vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Nur wenige Minuten später kamen Geppetto und einige Leute aus dem Dorf angelaufen, um den Brand zu löschen. Pinocchio, dem Himmel sei Dank. Hey, warte mal, Geppetto. Er hat das Feuer gelegt. Das stimmt, und dafür muss der Junge bestraft werden. Geppetto, wir müssen ihn dir wegnehmen und ins Gefängnis bringen. Meine Güte, nein. Pinocchio hat das Feuer nicht gelegt. Es muss eine andere Erklärung dafür geben. Bitte nehmt ihn mir nicht weg. Er ist mir das Liebste, was ich je in meinem Leben besessen habe. Also, na gut. Dann geh und nimm die Witzfigur mit. Du hast Glück gehabt, dass es eine alte Hütte war und niemand verletzt wurde. Los, kommt, ich muss wieder an die Arbeit. Es ist eine Schande. Das wäre alles nicht passiert, wenn du schnurstracks in die Schule gegangen wärst. Entschuldige, Papa, ich sag dir bestimmt die Wahrheit. Es war nicht meine Schuld. Ich gebe mir wirklich Mühe, damit du stolz auf mich sein kannst. Aber ich weiß auch nicht, irgendwas geht immer daneben. Schon gut. Entschuldige, Papa. Du musst nicht weinen, mein Sohn. Pinocchio, ich wollte nicht mit dir schimpfen. Ich weiß, dass du dir große Mühe gibst, alles recht zu machen, aber manchmal ist es eben sehr schwierig für dich. Ich bin stolz auf dich. Ich hab dich so lieb! Geppetto trug den völlig erschöpften Pinocchio nach Hause. Gleich am nächsten Tag schnitzte er ihm einen neuen Fuß, der genauso gut passte wie der alte. Während die drei Schurken, Charlie, Willy und Jack, über den Ausgang der Geschichte enttäuscht waren, tanzte Pinocchio vor Glück. Aber ihm war auch klar geworden, dass er auf seinem Weg, ein echter Junge aus Fleisch und Blut zu werden, noch vieles zu lernen hatte.